Wollen wir inshallah ta'ala. Junge, kannst du andere Zimmer mit ihm spielen gehen, wenn du willst, aber hier ist ein bisschen stört. Okay? Sag denen, die sollen reinkommen, sollen das nicht. Die baden praktisch. Die nehmen nicht ab. Das. Wirklich? Okay, Tür zu. Alas? Du hast deine Pflicht gemacht. Tay, barakallahu fikum. Wir sind gekommen bis zu fünfte Mas'ala. Also fünfte Sache, die spezifisch ist für die Jahiliyun, für die Leute der Jahiliyyah, für die Kuffar. Damals in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und bis Yomul Qiyamah. Ja. Und inshallah ta'ala, ihr werdet gleich ein paar, also bis jetzt alle Sachen, die wir bis jetzt erwähnt haben, sind euch sofort Sachen eingefallen. Ah, ich kenne das. Im Sinne, ich habe das schon gesehen. Diese Eigenschaft habe ich schon gesehen bei Leuten, die sich zum Islam bekennen und Leute, die sich nicht zum Islam bekennen. Ja. Falls jemand von euch diese Eigenschaft hat oder dieses Denken hat, dann soll er wissen, dass das falsch ist. Und er muss schleunigst dran arbeiten. Also, dass er was? Dass er das verändert, barakallahu fikum. طيب زاك شيخ رحمه الله تعالى المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر. Eine der größten Regeln bei den Leuten der Jahiliyyah war الاغترار بالأكثر. Sie haben sich selbst getäuscht, ihre Selbsttäuschung durch ihre Überzahl. Das ist eine, wie sagt man das? Eine Eigenschaft der Kuffar. Sie täuschen sich selbst, weil sie in Überzahl sind. Sie sagen, schau, ihr seid so wenige und wir sind urviele. Das ist Beweis, dass wir auf dem geraden Weg sind. Und darauf haben sie ihren Kuffar aufgebaut. Auch jetzt zum Beispiel, die Gesetzgebung ist was? Was werden wir machen? Was ist erlaubt, was ist verboten? Das, was die Mehrheit will. Das, was die Mehrheit will, das ist korrekt, auch wenn es der größte Blödsinn ist. Zum Beispiel im Parlament, okay? Im Parlament dürfen Männer heiraten, Mann mit Mann heiraten. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Es gibt entweder ja, nein, enthalten, also zurückenthalten. Oder wie nennt man das auch immer? Ja? Ja? Ich bin dafür, ich bin dagegen und der andere ist? Hält sich zurück. Oder ich, ja, nein, ich weiß nicht. Okay? Im Parlament dürfen Männer heiraten. Ist die Ehe korrekt, wenn zwei Männer heiraten? Wer ist dagegen, wer ist dafür? Die meisten sagen, es ist dafür. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das okay ist. Dass es richtig ist. Okay? Subhanallah. Voriges Jahr haben im kroatischen Parlament haben sie vorgeschlagen, es gibt keinen Inzest mehr. Im Sinne, ein Mann darf seine Tochter heiraten. Das ist in den meisten Staaten der Welt verboten. Okay? Die Mehrheit ist also dagegen. In Kroatien haben sie voriges Jahr vorgeschlagen, dass sie ein neues Gesetz wählen, dass ein Mann seine Tochter heiraten darf. Oder ein Bruder darf seine Schwester heiraten. Und gesetzlich darf man ihn dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Zum Beispiel jetzt, wenn jemand das macht, gesetzlich wird er angezeigt vom Staat. Die Staatsanwaltschaft wird ihn anzeigen und dann gibt es bestimmte Strafen dafür. Okay? Verstehst du nämlich, barakallahu fikum? Ja? Egal was, das schlimmste Vergehen, die Mehrheit entscheidet. Wenn die Mehrheit entscheidet, dann ist das gut. Fragt sich keiner, was Allah darüber sagt. Fragt keiner, was der Prophet dazu sagt. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema, das wir nicht davon ablenken. Die Muschikin haben diese Eigenschaft. Sie täuschen sich selbst. Iktirar. Von Gurur. Betrügen sich selbst damit. Sie glauben, weil sie mehr sind, dass das der richtige Weg ist. Ja, alle machen das. Alle trinken, alle rauchen, alle nehmen Drogen, alle. Das bedeutet, das ist... Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Deswegen, ein Muslim, wenn du dieses Denken hast, du musst dich schleunigst von diesem Denken lossagen. Okay? Hak bleibt Hak. Aufgebaut auf Beweis. Auch wenn nur eine Person das macht. Letztens habe ich ein paar Brüdern erwähnt, diese eine Regel im Hadith. Okay? Wenn dir klar ist, dass ein Hadith sahih ist, dann ist deine Pflicht, dass du danach handelst, auch wenn die ganze Dunya diesen Hadith ablehnt und nicht danach handeln will. Du musst ihn akzeptieren, weil du weißt, dass dieser Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und die Mushrikin beweisen mit dieser Mehrheit, die beweisen damit, muss man das machen? Wirklich, das ist so laut. Kannst du leiser schreiben? Egal, schreib inshallah ta'ala. Wenn es ihnen interessant ist, die werden das nicht hören, glaub mir. Ja? Aber wenn es nicht interessant ist, die werden sogar eine Fliege herumhören. Das ist der Fliegen hören. Ist egal. Auf diese Art und Weise beweisen sie, das ist ihr Beweis. Ja? Alle machen das. Fragst du jetzt jemanden, wieso hast du diese schwulen Hose angezogen? Er sagt, ja, in meiner Schule tragen alle solche Hosen. Ja? Sagst du, oh, das ist ein Beweis, dass das gut ist, oder was? Okay? Ja? Wieso hast du so ein Dings, wie heißt das, in Augenbrauen, was so? Ja, heute habe ich einen gesehen auf der Straße, wallahi, hat sich das Gesicht tätowiert. Gesicht, halbes Gesicht hat er irgendwas gemalt im Gesicht. Das ist ja unglaublich. Ja? Er hatte auch so Metall in den Dings, im Gesicht, weißt du? Wieso machst du das? Er sagt, ja, meine Freunde haben das alle. Ah. Und das ist Beweis, dass das sahih ist. Ja? Verstehst du das? Auf diese Art und Weise, sogenannte Muslime beweisen heute auch. Ja? Wieso machst du das? Wieso gehst du zum Kabur und rufst den Toten? Ja, bei uns machen das alle. Subhanallah, das soll Beweis sein. Ja? Wieso machst du das? Wieso machst du diese Zikr mit Bewegungen? Ja? Ja, bei uns machen das alle. Ja? Wieso tut sie Trommeln schlagen? Ja, bei uns machen das alle. Das ist ein Beweis, oder was? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Versteht ihr? Das ist Beweisführung von Leuten der Jahiliyya. Im Islam, die Muslime beweisen nicht so. Okay? Was ist die Beweisführung von Muslimen? Ja. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Wenn Allah und sein Prophet etwas entscheiden, dann hat kein Mu'min, kein Gläubiger und keine gläubige Frau Wahl bei dieser Sache. Wenn Allah entscheidet und sein Prophet in einem bestimmten Fall, dann gibt es keine, dass du sagst, na, Allah hat für dich entschieden. Ja? Du musst dir nicht den Kopf jetzt zerbrechen, dass du jetzt irgendwas mach das, was dir gesagt wird. Verlass dich auf Allah, tabaraka wa ta'ala, und yawmul qiyamah wird es dir gut gehen. Verstehst du das, barakallahu fikum? Aywa. Wa yastidiluna ala butlani shay. Und auf diese Art und Weise, das beweisen sie, dass etwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel. Ja? Auf diese Art und Weise, wegen der Überzahl. Zum Beispiel, jetzt gibt es eine kleine Gruppe, sie beten nach Sunna. Ja? Sie beten nach Sunna. Die meisten beten überhaupt nicht. Dann gibt es welche, sie beten, aber nicht richtig, sondern sie beten irgendwie nach Bid'a. Okay? Nach erfundenen Sachen, nicht nach Koran und Sunna. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Gruppe, sie beten nach Koran und Sunna. Okay? Und dann sagen sie, nein, das ist falsch. Ja? Die meisten beten so. Das bedeutet, das, was ihr macht, ist falsch. Ja, aber das ist auch nach Sunna. Ich sage, ja, aber ihr seid urwenige. Ja? Ihr seid 3, 4, 5 Leute. Was wollt ihr? Und schau, wie viele wir sind. Mufti, Reisul Ulema, die ganzen Hujjaj, also die ganzen Hojas, die ganzen in der Moschee. Ja? Alle beten so. Und alle machen Zikir. Nicht Zikir nach Sunna, sondern falsche Batil-Zikir. Ja? Nehmen eine Kette, und alle auf einmal. Das ist eine Kette so groß wie dieses Zimmer. Habt ihr das schon mal gesehen? Sufis, Derawish machen das. Derawish, Derawish. Mehrzahl Derawish. Ja? Derwische. Ja? Die tanzenden Derwische. Habt ihr die gesehen? Ja? Zum Beispiel, wenn sie Islam zeigen wollen, die Kuffar und die Ahlul Bidah, die wollen Islam, wie nennt man das also, repräsentieren oder sowas. Was zeigen sie im Fernsehen? Die tanzenden Derwische, die sich so drehen im Kreis. Hat absolut nichts mit Islam zu tun. Und nicht, ist nicht islamisch, sondern es ist kufrisch. Ja? Dieses Drehen ist absolut nichts im Islam, hat keinen Platz. Egal, versuch es. Versuch den Platz zu finden durch Koran oder durch Sunna oder durch Sahaba oder durch Tabi'in oder die Imame der Sunna oder die Mazahib al-Arba, Mazhab al-Hanafi oder Hanbali. Versuch es irgendwie. Du wirst keinen Beweis finden. Aber du wirst was finden? Ja? Was wirst du finden? Gegenbeweise, dass das... Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das werden sie repräsentieren. Aber etwas, was nach Sunna ist, die sagen, es ist eine kleine Gruppe, eine Minderheit. Ja? Unter den Muslimen, das ist eine kleine Gruppe. Diese sogenannten Salafisten, Wahhabiten, Extremisten, das ist eine kleine Gruppe unter den Muslimen. Ja? Das ist der extreme sunnitische, eine sunnitische extreme Strömung. Aber die sind ganz wenige. Ja? Okay, die sind wenige. Was ist das? Das ist Beweis, dass das falsch ist, weil sie so wenige sind. Ja? Und die Mehrzahl sind, das ist Beweis, dass das sahih ist. Was für eine blöde Beweisführung. Ist das eine Beweisführung? Das ist eine total falsche Batil-Beweisführung. Aber die Leute beweisen auf diese Art und Weise. Deswegen lass dich ja nicht von dem täuschen. Warum? Weil auch unsere Brüder, manche Brüder, kommen damit. Brüder rufen mich an am Telefon und sagen, Wallahi, die Brüder haben mir gesagt, so und so und so und so. Wer hat das gesagt? Ja, mehrere Brüder haben mir das gesagt. Ja, das ist trotzdem Batil, auch wenn die ganze Dunja dir das sagt. Ja? Versteht ihr das? Ja, aber bei uns machen das in Moschee die Leute. Es ist falsch. Versteht ihr mich? Sahih ist nach Koran und Sunna. Das ist sahih, das ist korrekt, das ist richtig. Die Mehrheit, was die macht, das ist... Ja? Zum Beispiel, was könnte ich erwähnen? Also Beispiele, mit denen wir Kontakt haben oder hatten. Zum Beispiel... Wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, la tuzawwijul bikru hatta tasta'dhan. Eine Jungfrau darf man nicht verheiraten ohne ihre Idhn. Wa la tatazawwaju athayyibu hatta tasta'mar. Bis sie nicht einen Befehl dazu gibt. Okay? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn der Vater seine Tochter verheiratet, minderjährig ist, okay, ist diese Heirat korrekt. Aber wenn sie dann später sagt, ich will nicht, zählt das, was sie sagt. Okay? Aber eine Frau, die schon einmal verheiratet war, okay, sie kann ihr Wali nicht verheiraten, bis sie nicht sagt, hey, ich war schon lange ohne Mann, suche mir einen Mann, verheirate mich mit jemandem. Okay? Er kann sie nicht verheiraten, bevor sie ihm sagt, okay, heirate mich. Hey, es gibt einen Typen bei uns in der Moschee, soll ich was gucken? Und sie sagt, okay, verheirate mich mit ihm. Oder bring ihn her, wir gucken. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das ist der Unterschied zwischen einer Frau, die nicht verheiratet war, und einer Frau, die verheiratet war. Was bedeutet das? Ja? Eine Frau, die nicht verheiratet war, noch nie verheiratet war, ihr Vater darf sie verheiraten, ohne sie vorher gefragt zu haben. Okay? Aber wenn er zu ihr kommt und sagt, hey, ich habe dich verheiratet mit einem Muslim, was sagst du dazu? Sie sagt, okay, ist in Ordnung, fertig. Ja, die müssen sich nicht einmal treffen oder sehen oder gar nichts. Ist nicht schart. Aber wenn sie sagt, na, ich will doch nicht, oder ich will ihn zuerst sehen und dann schauen wir. Okay? Aber wenn sie sagt, nein, ich will nicht, dann darf er sie nicht zwingen. Halas. Aber eine Frau, die schon verheiratet war, sie weiß, was eine Ehe ist. Der Vater kann sie nicht verheiraten, ohne mit ihr vorher geredet zu haben. Ohne, dass sie ihm befehlt, okay, verheirate mich. Such mir einen Mann. Weil sie weiß schon, was eine Ehe ist. Okay? Aber ein Mädchen, was noch nie geheiratet hat, sie weiß gar nicht, was eine Ehe ist. Sie weiß gar nicht, was ein Mann ist. Okay? Wenn der Vater sie mit irgendwer verheiratet, sie vertraut ihrem Vater. Der Vater wird schon wissen, was er tut, oder nicht? Ja? Im islamischen Sinne ist das schon so. Man braucht nicht sagen, naja. Okay? Deswegen ist ein Unterschied zwischen einem Vater, der Vollidiot ist, und einem Vater, der im Islam aufwächst, im Koran, nach Koran und Sunna. Verheiraten. Der Vater sagt, Habibi, ich habe eine Tochter. Ich verheirate dich mit ihr. Und du sagst, ich akzeptiere. Fertig, die Heirat ist beendet. Okay? Noch zwei Leute haben das gehört, dass sie morgen bezeugen können bei Kadi, falls da irgendwas schief läuft. Sie sagen, Wallah, wir haben gehört, er hat gesagt, ich verheirate dich. Und er hat gesagt, ich akzeptiere. Auch wenn er Spaß macht, ist diese Ehe hundertprozentig korrekt. Auch wenn er auch Spaß macht. Er sagt, haha, glaubst du, ich mache das ernst? Ja, Pech gehabt. Ich gehe zum Kadi, sage, er hat mich mit seiner Tochter verheiratet. Da sind zwei Zeugen, die haben das gesehen. Ja? Aber natürlich, er wird dann zu seiner Tochter gehen und sagen, ich habe dich verheiratet mit diesem Mann, so und so. Und wenn sie sagt, na, ich will nicht, dann muss er den anrufen und sagen, na, tut mir leid, sie will doch nicht. Weil ihre Meinung zählt auch. Okay? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Es gibt, wir haben ja darüber geredet, wir haben auch erwähnt, mit der Mes'ala, was, wenn das Mädchen minderjährig ist, wenn sie klein ist, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Ja? Bil Ijma ist es erlaubt. Aber das ist jetzt auch eine andere Mes'ala. Aber ein Mädchen, das schon geheiratet hat, sie war schon verheiratet, hat sich dann scheiden lassen, okay, von dem Mann. Bei ihr kann der Mann nicht sagen, okay, ich verheirate dich mit meiner Tochter. Okay? Er kann sagen, ich habe eine Tochter, sie war schon verheiratet, aber ich muss mit ihr reden. Weil sie wird sich nicht ein zweites Mal reinlegen lassen. Sie weiß schon, was jetzt eine Ehe ist. Und jetzt guckt sie ganz genau und tut Fragen und... Verstehst ihr das, Barakallahu fikum? Al-Muhim, manche Brüder kommen, sie haben das total durcheinander gebracht. Sie haben das auf ihre eigene Art und Weise verstanden, dass die Frau, die schon einmal verheiratet war, sie darf heiraten ohne Erlaubnis von Vater. Das haben sie verstanden aus dieser Regel, aus diesem Ahkam. Eine Frau, die schon einmal verheiratet war, sie darf ohne Erlaubnis von Vater heiraten. Das ist Batil. Das hat noch nie jemand gesagt. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Ich sage Ihnen, er sagt, viele Brüder haben mir das gesagt. Ja, auch wenn sie gesagt haben, ein Mädchen darf nicht heiraten ohne ihren Vater. Wenn das Mädchen heiratet ohne Erlaubnis von Vater, ist diese Ehe ungültig. Alas. Auch wenn alle Brüder kommen und sagen, ja, du darfst sie heiraten. Diese Ehe ist trotzdem ungültig. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Okay? Aywa. Wa yastadilluna, haben wir gesagt, wa yastadilluna ala butlani shay wa gurbatihi wa qillati ahlihi. Fa'atahum bididdi thalike wa awdahahu fi gayri mawdi'i min al-Quran. Also, sie beweisen, dass etwas batil ist, wenn es fremd ist. Okay? Es ist fremd, es ist unbekannt. Jetzt kommt eine Frau mit Niqab. Alle sagen, das ist falsch. Warum? Keine Frau trägt Niqab hier bei uns, nur sie. Achso, nur weil sie die einzige Frau ist, die Niqab trägt, das bedeutet, das ist Batil. Na? Gehst irgendwo, keine Ahnung, nach irgendwo mit Bart. Die sagen, das ist falsch, dass man so Bart trägt. Bei uns trägt keiner Bart, bei uns trägt jeder Schnurrbart. Ja? Das ist falsch. Auf diese Art und Weise beweisen die Juhal, oder nicht? Ist das ein Beweis? Ja? Es ist falsch, dass man sich die Kleidung so kürzt, ja, über die Knöchel, dass man Hose so kürzt, über die, das macht bei uns keiner. Nur er macht das. So beweisen sie. Was gibt's noch? Nennt mir ein paar Beispiele, inshallah ta'ala. Ja. Alle lesen bei uns Yasin im Ramadan für die Seele des verstorbenen Vaters, zum Beispiel, ja. Alle machen das. Bedeutet das, dass das sahih ist? Nein. Hadith ist sahih. Ich meine, dieser Hadith ist da'if, den sie als Beweis nehmen. Der Prophet hat das nicht gesagt, aber die sagen, der Prophet sagt, liest Surah Yasin euren Toten. Für eure Toten. Ja? Deswegen lesen so viele Yasin für die Seele der verstorbenen Mutter. Du gehst Hodja, zahlst ihm 50 Euro oder 100 Euro. Und er liest Surah Yasin für deine tote Mutter. Und diese Sawab, diese Belohnung, schenkt er deine Mutter. Aywa, was gibt's noch? Ah. Der blaue Auge. Blaue Auge? Nazar. Ist auch Batil. Kufrun. Das ist Schirk. Ja? Was ist dieser blaue Auge? Etwas, was dich beschützt, oder nicht? Mashallah, weißt du, tut dich beschützen. Ein blaues Plastikauge oder aus Glasauge oder wahrscheinlich steht Made in China irgendwo hinten, das soll dich vor irgendwas beschützen. Ja? Das soll dich beschützen vor was? Allahu musta'an. Taib, fa'atahum bididdi thalik. Der Prophet s.a.w. kam mit was? Mit dem Gegensatz von dem. Wa awdahahu fi ghayri mawdi'in min al-Quran. Und hat ihn diese Sache erklärt, in wo? Fi ghayri mawdi'in bedeutet an vielen Stellen. An vielen Stellen im Koran erklärt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, dass Hak, das ist, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und auf Hak sind die, die die Rechtleitung Allahs befolgen, auch wenn sie wenigste, ganz wenige sind. Okay, Ibrahim alayhi salam war nur er einer. Inna Ibrahim kane Umma. Der war eine Umma für sich. Eine Menschheit, eine, wie nennt man das? Eine Nation. Er war eine, alleine. Alle anderen waren Kuffar und Mushrikin. Sogar sein Vater war Kafir. Sie haben ihn in Feuer geworfen, wollten ihn niederbrennen. Aber bedeutet das, dass Ibrahim alleine war? Dass die anderen waren auf Hak? Nein. Ja? Subhanallah. Deswegen, Allahu musta'an, fremd. Das ist fremd. Ach, die sind, das ist Batil. Die sind urfremd. Die sind anders. Die sind, verstehst du, was die Leute heute sagen? Ja? Aber Garib zu sein, fremd zu sein, ist eigentlich eine Eigenschaft von echten, wahren Mu'minin. Wie der Prophet sagt, Badal Islamu Gariben. Islam hat begonnen mit fremden, unbekannten Leuten. Und er wird zurückkehren, so wie der begonnen hat. Fatuba lil Ghuraba. Deswegen, was? Frohe Botschaft und Belohnung erwartet wen? Diese Ghuraba, diese Fremden. Egal wo du jetzt hingehst, mit deinem Aussehen, die Leute gucken dich komisch an. Ja? Sogar in muslimischen Ländern, subhanallah. Ja? Sogar in muslimischen Ländern wirst du irgendwie schief angeguckt. Allahu musta'an. Wegen was? Zum Beispiel nehmen wir viele europäische Länder. Okay? In vielen europäischen Ländern wirst du, okay, es ist jetzt, Shabab, tut es jetzt nicht da hinten spielen, sondern hört zu, Shabab. Barakallahu fikum. Und ihr müsst euch nicht umdrehen. Okay? Wenn ihr euch umdreht, dann ist Chaos. Okay? Schaut. Vor dem 11. September 2001 war es den Kuffar wurscht, nicht allen, sondern diese gebildeten Kuffar, die zumindest in die Hauptschule gegangen sind, okay, in Europa, Österreich, Deutschland, Schweden, Frankreich und sowas, die sind in die Schule gegangen, okay, oder wer noch Gymnasium hatte oder eine höhere Schule, ihm ist egal, wenn er dich sieht mit Bart und mit afghanischer Kleidung oder arabischer Kleidung oder kurdischer Kleidung oder mit diesem Turban oder Tuch am Kopf und sowas. Eine exotische Kultur oder sowas. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er hatte nichts gegen dich. Deine Sache, halas. Wobei, wenn du in den muslimischen Ländern so kommst mit Bart und so, Problem. Subhanallah. Aber nach dem 11. September hat sich das natürlich verändert. Okay? In dem Bush, la'anahullah, George Bush, in dem er sagte, wer nicht für uns ist, ist automatisch gegen uns. Ja? Deswegen haben sich, wie der Sheikh rahimahullah ta'ala sagt, fistatul kufri la imane fihi wa fistatul imani la nifaka fihi. Die Menschheit trennt sich jetzt in diesem Moment in zwei Gruppen. Gruppe des Kufrs, in der es keinen Iman gibt, und eine Gruppe des Imans, in der es keinen Kufr oder keinen Nifak gibt. Allahs. Und das ist wirklich auch so passiert. Jetzt die Leute, obwohl er gebildet ist, obwohl er gelernt hat, obwohl, er schaut dich schief an. Und von muslimischen Ländern wollen wir gar nicht reden. Warum? Weil die arabischen Herrscher, sind Sklaven von Westen. Das weiß jeder. Okay? Der Westen bekämpft Islam. Das bedeutet, die arabischen Herrscher sind verpflichtet, jeden auszuliefern, den der Westen möchte. Ja? Und nicht nur das. Die syrische Regierung, die tunesische Regierung, die ägyptische Regierung, sie sind richtige, wie sagt man das, Spezialisten, wenn es sich um Foltern und Töten von Muslimen handelt. Die sind sogar besser und schlimmer, was heißt da besser? Also, als die Europäer. Subhanallah. Ja? Zum Beispiel viele Muslime sagen, Guantanamo, Guantanamo ist, ja? Wenn man Guantanamo vergleicht mit syrischen Gefängnissen, das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Ja? Deswegen werden die Kuffar in Syrien, inshallah ta'ala, mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis bezahlen, dass sie 70 Jahre lang, 70 Jahre, der Krieg dauert jetzt 2 Jahre, okay? Sie haben aber 70 Jahre lang Muslime gefoltert und getötet und richtig, ja, ausgelöscht. Ja? Versteht ihr das, barakallahu fikum? Deswegen du als Muslim, wenn jemand dich fragt und sagt, ja, diese Leute in Syrien, die sind ganz wenige, okay? Die sind ganz wenige, kämpfen jetzt gegen Bashar, Bashar hat Armee und so und so und so. Das ist Beweis, dass sie es nicht schaffen. Ja. Du als Muslim, okay? Du als einer, der Koran und Sunna versteht, was ist deine Antwort darauf? Ja? Wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Armee mit den Römern, die Romanen, wenn man es mit den Römern vergleicht, kann man das überhaupt vergleichen? Ja? Wie alt waren die Römer? 1000 Jahre oder noch, Allahu alam. Ja? 1000 Jahre alte Kultur. Ja? Krieg war in ihren Adern. Das waren richtige Gladiatoren, richtige Kämpfer. Ja? Und dann kommen Beduinen, Araber aus Wüste, ja? Mit Schlapfen, mit Patschen, manche überhaupt ohne Schuhe. Kommen und zerstören das Römische Reich. Und zerstören das Persische Reich. Ja? Subhanallah. Kleine Gruppen. Versteht ihr das? Also wenn jemand kommt und sagt, ah, die Muslime sind urwenige. Ja? Der syrische Krieg, barakallahu fikum, ist ein internationaler Krieg. Es ist nicht zwischen Muslimen und Kuffar in Syrien. Okay? Die Syrer kämpfen jetzt. Syrer kämpfen gegen andere Syrer. Die einen sind Ahl Sunna und die anderen sind Schia, Rafida. Nein, das ist ein internationaler Krieg. Ja? Alle kämpfen jetzt in diesem Krieg. Ja? Wer kämpft auf Seite von Bashar al-Assad? Ja? Russen, Bulgaren, ja? Serben, wer noch? Iran, Libanon, libanesische Hezbollah. Ja? Jemeniten kämpfen auf Seite von Bashar al-Assad, also die Schia. In Jemen gibt es Schia und Sunniten. Okay? Alle diese Leute kämpfen jetzt in China. Alle diese Leute kämpfen auf der Seite von Bashar. Okay? Und auf der anderen Seite hat sich wer eingemischt? Saudi-Arabien, Kuwait, Emirat, Katar. Ja? Allahu musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Leute kommen und sagen, die sind wenige, die sind wenige. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wie oft haben kleine Gruppen, ja, große Gruppen besiegt mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Ihr kennt ja die Geschichte von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, als er ein Kind war. Ja? Er war 10 Jahre alt. Und als die Tataren, die Mongolen, ja, als sie Irak geschlagen haben und Bagdad eingenommen haben, haben sie sich Richtung Syrien begeben, Richtung Scham. Ja? Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er war damals 10-jähriges Kind. Ja, die haben alle ihre Sachen gepackt mit ihrem Vater und Familie und sind geflüchtet nach Damaskus. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er war ein kleines Kind, aber er konnte Koran auswendig und er war klug, er war intelligent. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hatte mit ihm etwas Besonderes vor. Das hat man dann auch noch später gesehen. Ja, er sagt zu seinem Vater, Vater, wieso bleiben wir nicht stehen und kämpfen gegen die Tataren? Er sagt, mein Sohn, wir können nicht gegen die kämpfen. Er sagt, warum nicht? Allah befiehlt uns, dass wir kämpfen gegen die Kuffar. Ja? Die haben uns angegriffen, wir müssen gegen die kämpfen. Er sagt, wir sind ganz wenige, wir können nicht gegen die kämpfen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, 10-jähriges Kind, sagt seinem alten Vater, Aber Allah sagt im Koran, wie oft haben kleine Gruppen, große Gruppen besiegt mit Allahs Erlaubnis. Er sagt, sei still, Junge, du kennst dich nicht aus. Ja? Okay, fertig. Befehl ist gekommen, sei still, okay, ich bin still. Aber irgendwie ist das komisch. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Viele heute in unserer Zeit, erwachsene Männer, können das nicht verstehen, subhanallah. Ja? Sie sagen, ja, Habibi, nur du betest in dieser Stadt. Oder nur du hast Bart. Schon nicht einmal unsere Hodjas. Hodja. Ja? Ein alter Hodja arbeitet seit 50 Jahren als Hodja. Ja? Sogar damals, für Tito hat er gearbeitet als Hodja. In kommunistischer Zeit war er Hodja. Er war sogar ein Spion, aber egal. Ja? Sogar er, Hodja, arbeitet 50 Jahre als Hodja. So, er hat keinen Bart, sondern hat so einen Hitlerbart. Ja? So einen Hitlerbart. Er und alle anderen, schau. Wenn zum Beispiel irgend so eine Feier ist, eine Bayram-Feier oder sowas, es kommen 20, 100 Hodjas kommen. Ja? Alle glatt rasiert, unter der Haut haben sie sich rasiert. Und alle gleich angezogen mit dieser Kleidung und dieser Jubba. Und du kommst mit diesem Bart. Schau, die meisten religiösen Personen halt, okay, Geistlichen, haben keinen Bart. Okay, bedeutet das, dass die auf Hack sind und ich auf Batil? Ja, das bedeutet es. Du bist allein und schau, wie viele die sind. Verstehst du die Beweisführung der Jahele? Okay, diese Beweisführung ist also definitiv Batil. Sagt Sheikh Al-Hazimi, وَمُلَحَصَهَا مُلَحَصُهَا الْإِبْرَةُ بِالْأَكْثَرِينَ. Kurz gesagt, der Sinn ist in der Mehrheit. Okay? Regel von dieser, also die Bedeutung dieser Regel ist, die Kuffar sehen, was ist bei denen der Sinn? Ja? Mehrheit. Das, was Mehrheit ist, das, was Mehrheit will, das ist Hak. Das ist Sahih, das ist korrekt. Okay? Wir Muslime, leider, haben auch begonnen, langsam diesen Menschen zu nehmen, subhanallah. Was die Mehrheit macht, ja Allah. Ja? Bei uns sagt man, wo alle Türken gehen, dort geht auch der kleine Mustafa. Alle Türken gehen da, ja Allah, Mustafa geht mit allen Türken. Okay? Wir sind auch so geworden, wa ya'zim billah. Haben uns diese Eigenschaft der Jahiliya angeeignet. Was die meisten machen, machen wir auch alle. Keiner fragt sich, was sagt Allah darüber? Ja, was sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, darüber? Was sagen die islamischen Gelehrten, was sagen Ulama? Keiner. Die meisten machen es, ja Allah, wir machen es alle. Ja? Allahu mustan. Manche muslimische Gemeinschaften sind wie Mafia geworden. Ja? Wenn der Hodja kommt mit Schnurrbart, alle lassen sich Schnurrbart wachsen. Der Hodja rasiert sich Kopf, alle lassen sich den Kopf rasieren. Ja? Das ist wirklich so. Zum Beispiel, es gibt einige Sekten, das ist eigentlich eine Eigenschaft von Khawarij, dass man sich den Kopf rasiert, grundlos. Okay? Den Kopf immer ohne Grund zu rasieren, ist eine Eigenschaft von Khawarij. Okay? Ja? Ist das mit Maschine? Okay, was machen sie? Alle rasieren sich den Kopf und tragen grünen Turban. Ja? Warum? Warum? Ja, alle machen das bei uns. Hodja macht es, alle machen das. Jeder, der zu uns kommt, er trägt grüne Turban. Ja? Ich werde absichtlich schwarze tragen. Oder rote oder irgendeine andere Farbe. Warum grün? Ja, wir machen das alle. Du musst dich anpassen, sonst, weißt du, bist du irgend so eine Außenseiter. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Aywa. Dann sagt Sheikh Hazimi über diese Regel als Erläuterung, فَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَهُوَ حَقٌّ. Das, was die Mehrheit war, das ist Hak. وَالْقَلِيل هُوَ الْبَاطِل. Und das, was die Minderheit war, das war falsch und batil. دُونَ نَظَرْ إِلَى الدَّلِيلِ. Ohne in die Beweise zu schauen. وَلَكِنِ الْحَقُّ وَالْسَّوَابُ أَنَّ الْكَثْرَةَ تَكُونُ حَقًا بِدَلِيلِهَا وَأَنَّ الْبَاطِلَ يَكُونُ حَقًا بِدَلِيلِهَا. Aber die Wahrheit ist was? Das etwas, dass du sagst, es ist Hak, okay? Es ist wahr, dann brauchst du dafür Beweis. Und wenn du sagen willst, das ist Batil, dann brauchst du dafür Beweis. Je nach Beweis ist etwas Hak oder Batil und nicht nach Mehrzahl oder nach Mehrheit oder Minderheit. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Mehrheit oder Minderheit ist kein Beweis im Islam, sondern Koran und Sunna und was halt die Salaf, rahimahullah ta'ala, gesagt haben, das ist Beweis. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, قال الله تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten auf dieser Welt gehorchst, sie werden dich von Allahs Weg in die Irre führen. Ja? Ist das ein starker Beweis? Wenn du den meisten, in tu dir akther man fil ard, wenn du den meisten, die auf dieser Welt sind, gehorchst und folgst, sie werden dich in die Irre führen von Allahs Weg. Von Allahs Weg, sie werden dich in die Irre führen. Wenn du den meisten jetzt, frag jetzt die meisten in dieser Dunya, wie machen wir es? Ja? Wie regeln wir das? Was wird die Antwort sein? Aus Koran und Sunna? Nein, Wallah, die Antwort wird sein, verlass Islam zuerst und dann schauen wir weiter. Ja? Du bekommst alles. Die meisten werden von dir verlangen, dass du in die Irre gehst. Subhanallah. In yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Sie befolgen was? Was befolgen diese Leute? Vermutungen, Theorien. Das sind ihre Beweise. Ja? Was ist Beweis? Okay. Die meisten heute, und das ist auch offiziell in allen Schulen, dass der Mensch von Affen entstanden ist. Die meisten glauben an das, ein Mensch ist vom Affe. Okay, die meisten. Bedeutet das, das ist Hack? Ja, aber die meisten, alle schulen das. Tun das von klein aus, also den Kindern beibringen. Die Theorie von Charles Darwin. Okay, der Mensch ist von Affen entstanden, diese Evolutionstheorie. Die meisten Menschen erzählen das. In den Schulen, die Lehrer, die Professoren. Ach, die Professoren, die sozusagen die angesehensten Leute, die Lehrer, bringen dir das bei. Ja? Stell dir vor, du triffst jemanden auf der Straße, er ist betrunken, hat sich in die Hose gemacht, stinkt und er sagt, ja, wir Menschen sind vom Affen entstanden. Sagst du, ja. Aber den siehst du, fein, ist in die Schule gegangen, 20 Jahre war er Student, hat studiert und dann kommt er zu und sagt, ja, nach den ganzen Beweisen, dies und das, Menschen sind entstanden vom Affen. Bedeutet das, dass das Hack ist? Ja? Aber die wenigsten sagen, ein Mensch ist entstanden von Adam und Allah hat Adam erschaffen. Also die Menschen sind Söhne Adams. Allah hat Adam erschaffen. Diese Theorie ist Batil. Die wenigsten glauben an das. Aber der Sinn ist im Beweis und nicht in der Mehrzahl. Okay? Und ihre Beweise sind Vermutungen und Theorien und irgendwelche. Ja? وَإِنَّ ذَنَّ لَا تُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Und die Vermutung hat mit Wahrheit nichts zu tun. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Vermutung hat mit Wahrheit nichts zu tun. Vermutungen. Ja? Ich glaube, ich denke, ich. Ist das ein Beweis, dass du, was du glaubst? Ja? Das ist kein Beweis. Barakallahu fikum. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Und, wie sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben nie einem Volk oder einem Dorf oder einer Stadt einen Propheten geschickt, إِلَّا وَأَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, dass wir nicht das Volk, auf Prüfungen gestellt haben. Al-Ba'sa wa Darra ist was? Ja? Sind Prüfungen in Bezug auf Vermögen? Al-Ba'sa, zum Beispiel du verlierst dein Vermögen und deine Tiere sterben und du wirst vertrieben aus deinem Land. Und Darra sind was? Krankheiten oder Tod und so weiter und so weiter. Wir haben sie geprüft. Warum? La'allahum yadarra'un. Damit sie dadurch demütig werden, dass sie darauf demütig werden. Wie können diese Eier, wie können wir sie als Beweis verwenden für unsere Regel, Herr Hamza? Ja. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Eier, noch einmal, wir erzählen diese Eier aber mit unseren Worten, okay? Allah sagt, jedes Mal, wenn wir einem Volk, einem Dorf, einen Propheten geschickt haben, haben wir diesem Volk was geschickt? Ja? Prüfungen, schwere Prüfungen. Okay? Sie verlieren ihre Saatfelder. Ja? Wir schicken Regen und Häuser verbrennen und sie bekommen Krankheiten und sterben. Wir prüfen sie ganz, ganz schlimm. Ja? Und wir schicken Krankheiten und wir schicken Epidemien und so weiter und so weiter. Diesen Volk, diesen Dorf, Was bedeutet das? لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ, dass sie daraufhin demütig werden mögen, sozusagen, also übersetzt direkt. Ja. Oder so wird es übersetzt, also in die Hochdeutsch. Ja. Dass sie demütig werden. Was bedeutet demütig? Ja. Was bedeutet demütig? Ja. Dass sie sich unterwerfen, Allah unterwerfen. Ja. Wenn wir jetzt dieses Volk sehen, diesen Dorf, Allah hat ihnen einen Prophet geschickt. Es treffen sich ständig Katastrophen, subhanallah. Was würden wir sagen? Die Mehrheit dieses Dorfes leidet an Hunger, an Krankheiten, an... Das bedeutet was? Das bedeutet, die sind auf Batil. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? So würde jemand... Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen einen Propheten geschickt. Der Prophet, das ist wie Gold. Okay? Gold muss man im Feuer was? Schmelzen, brennen, damit dieser Abfall, ja, diese Schlacke, diese schwarze, damit es abfällt und reines Gold bleibt. Genau so ist auch die islamische Umma. Okay? Heute zum Beispiel, ihr habt leider die Khutba nicht verstanden. Ja? Wenn dich jetzt irgendwas Schlechtes trifft, bedeutet das, du bist auf Batil? Ja? Bedeutet das, du bist auf... Der Prophet wurde aus Mekka vertrieben. Ja? Die meisten, alle waren gegen ihn. Er ist heimlich mit Abu Bakr nachts ist er verschwunden. Bedeutet das, er war falsch und der Mehrheit war Batil? Zum Beispiel, heute hat der Sheikh Adem ein Beispiel genannt. Er sagt, manche Brüder, er war im Gefängnis. Okay? Vor dem Islam war er im Gefängnis, ist er im Gefängnis reingekommen, als ein Kafir, als ein Jahil, einer, der sich null auskennt. Der ist im Gefängnis reingekommen. Okay? Und das kommt für ihn, das ist eine Musiba, eine große Prüfung, eine Katastrophe hat ihn getroffen im Gefängnis. 1, 2, 3 Jahre. Aber im Gefängnis drinnen hat er Islam kennengelernt. Ja? Und kommt aus dem Gefängnis als ein neuer Mensch, als ein Muslim. Ja? Dieser Katastrophe, die ihn vorher getroffen hat, Gefangenschaft, was ist damit? Jemand fragt ihn, Subhanallah, du warst im Gefängnis, oh, das musst du... Was sagt er? Was antwortet dieser Muslim? Er sagt, Alhamdulillah. Alhamdulillah, im Gefängnis habe ich Islam kennengelernt und im Gefängnis bin ich Muslim geworden. Ja? Es ist also nicht nach dieser Äußerlichkeit, was die Leute das so sehen. Ja? Sondern Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Auch das Verborgene, was wir nicht sehen können. Deswegen die Mehrzahl der Menschen oder, wie sagt man das? Überzahl, oder? Das ja, Unterzahl. Ja, das ist kein Beweis, definitiv. Taib, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَكْثَرُ نَاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ ja? Und die meisten Menschen, sagt Allah, dem Propheten Salame, ja? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ja? Und die meisten Menschen, وَلَوْ حَرَسْتَ, auch wenn du darauf bestehst und alles machst, sie werden keine Gläubigen. Ja? Die meisten Menschen werden nicht glauben, sagt Allah. Okay? Das ist ein klarer Beweis für wen? Für uns Muslime. Die meisten Menschen werden nicht glauben. Auch wenn du alles von dir gibst, ja Muhammad. Ja? Auch wenn du darauf bestehst und Dawa machst und die verschiedensten Methoden durchgehst und hin und her und die meisten Menschen werden nicht glauben. Ja? Wo ist jetzt dein Beweis? Die Mehrheit. Ja? Oder die Mehrzahl der Menschen. Ja? Die meisten werden nicht glauben. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Sura. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِسَاهِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Ja. Als dieser Muslim mit seinen Nachbarn diskutiert hat, okay, was sagt er zu ihm? Ja? Er sagt, eine Akhtaru min kemalen wa walada. Ich habe mehr Geld als du und ich habe mehr Söhne. Ja? Und das ist dein Beweis, dass du gut bist, dass Allah dich liebt. Ja? Also vorher sagt er, وَمَا أَذُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Ich glaube nicht, dass mein Garten jemals zerstört werden wird. Ja? وَلَئِنْ رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا. Aber sollte ich zum Leben wieder erweckt sein bei meinem Herrn, werde ich Besseres bekommen als das, was mir weggenommen wurde. Und dann sagt er zu ihm, Gefährte billadhi khalaqaka min turab, bist du Kafir, hast du Kufr jetzt begangen? Ich meine, du hast jetzt Kufr begangen, du bist Kafir geworden durch deine Aussage. Also der eine war Kafir und der andere war Gläubiger, ein Muslim. Okay? Wie ist die Beweisführung von dem Kafir? Ich habe mehr Geld, ich habe mehr Söhne, ich habe mehr und du hast nichts. Schau meinen Garten an, schau deinen Garten an, schau meine Früchte, schau meine Bäume, schau diese Flüsse, die durch den Garten fließen. Ich habe mehr als du. Wie beweist ein Kafir mit seiner Überzahl? Ich habe mehr und du hast nichts. Ich habe mehr Geld, das bedeutet, ich bin besser als du. Und Allah liebt mich mehr, weil ich mehr Geld liebe, weil ich mehr Geld habe. Und du bist schlechter als ich, weil du nichts hast. Das ist die Beweisführung von Kuffar. Und das ist nicht Beweisführung von Muslimen. Deswegen, wenn ihr jemanden hört, dass er so beweist, warnt ihn und erklärt ihn, dass das falsch ist und dass ein Muslim das nicht machen darf. Sondern Beweis ist in Koran und Sunna. Das sind die Regeln von Ahlul Jahiliyyah und nicht von uns. Taib. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Ayo, diese Ayah haben wir voriges Mal erwähnt. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Und wir haben nie einem Volk, einen Propheten geschickt, einen, der sie warnt, dass nicht ihre Extremisten von den Kuffar sagten, إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Wir sind Ungläubige in das, womit ihr jetzt, was ihr da predigt. Ja? Wir glauben nicht an das, womit ihr gekommen seid. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. Ja? Und sie sagten, wir haben mehr Geld, wir haben mehr Vermögen und wir haben mehr Kinder als ihr. Ja? Jetzt kommt ein Da'ya, mach Da'wa mit den Leuten und erklärt ihnen und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von euch das und das und das und das. Und Allah verbietet euch, dass ihr das und das macht. Lacht das, das ist verboten. Und die sagen, ja, was wollt ihr? Was wollt ihr uns schon erzählen? Schau, wie viele wir sind. Schau, wie viele Söhne wir haben. Schau, wie viel Geld wir haben. Wir sind in Überzahl und ihr seid eine kleine Gruppe. Und ihr wollt uns etwas sagen? Ja? So beweisen sie, oder nicht? Das ist die Beweisführung der Kuffar. Aywa. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la aya, wa ma kana aktharuhum mu'minin. Das ist wahrlich ein Zeichen. Das ist ein Beweis. In dieser Sache ist der Beweis. Aber die meisten sind nicht Gläubige. Ja? Die meisten sind nicht Gläubige. Was sind die meisten eigentlich? Ja. Wa ma yu'minu? Aktharuhum billahi illa wa hum? Mushrikun. Und die meisten glauben nicht an Allah, außer sie sind noch nebenbei Mushrikun. Die meisten sind was? Die meisten sind Mushrikun. Die meisten sind Mushrikun. Was bedeutet Mushrik? Er glaubt an Allah, aber neben Allah betet er noch andere falsche Gottheiten an. Aktharuhum. Die meisten sind so, sagt Allah. Wo ist jetzt der Beweis mit wir sind mehr, wir sind mehr, wir sind nur viele, wir sind? Allahumustan. Hasbar Allahu wa ni'mal wakeel. طيب. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Und in die Irre sind gegangen, wer? أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Die meisten der ersten Völker. Die meisten der früheren Völker waren was? Kuffar. Leider, ich wollte ehrlich gesagt noch die sechste Mes'ala erwähnen, sie ist so ähnlich wie die vierte. Wo die erwähnen, was? Was war die vierte? Blindes Befolgen, oder nicht? Blindes Befolgen. Das ist sowas ähnlich. Okay? Ihtijaju bil mutaqaddimin. Allahu musta'an. Tayyib. Auf der anderen Seite, Allah lobt was? Was lobt Allah subhanahu wa ta'ala? In diesen ganzen Ayat, die wir erwähnt haben, tadelt Allah die Mehrheit. Ja? Und in diesen Ayat, die wir erwähnen werden, lobt Allah subhanahu wa ta'ala die Minderheiten, die kleinen Gruppen. Dass die kleinen Gruppen auf Hak sind und die großen Gruppen auf Batil sind. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha ja'a amruna wa farat an-nur. Und wenn unser Befehl kam, unsere Entscheidung kam, wafarat an-nur, das bedeutet, und als das Wasser aus der Erde sprödelte, wie aus einem Ofen. An-nur, das ist so ein Loch, die Afghanen kennen das, oder die Kurden auch, glaube ich. Das ist so ein Loch, man macht Feuer von unten in diesem Loch und dann klebt man so Brot auf die Wände, okay, dass das Brot backt. Habt ihr in Medina auch gesehen, als ihr Hajj war, wer Hajj war, okay? Kennt ihr das? Okay, Tannur nennt man das. Na? Esch? Tandur? Auf Arabisch ist Tannur. Al-Muhim. Und das Wasser kam aus der Erde wie aus einem Tannur. So ist das, als Allah subhanahu wa ta'ala Nuh befohlen hat, dass er die Mu'minin auf ein Schiff sammelt und von allen Tieren, männlich und weiblich, ein Paar halt. Okay? Es hat nicht nur geregnet, sondern aus der Erde ist Wasser rausgekommen. Aus der Erde und vom Himmel und von überall. Bis alles nur Wasser war, es gab kein Festland auf der Erde. Okay? Aber das ist jetzt nicht, dieser Teil vom Ayah ist nicht unsere Beweisführung. Wir kommen jetzt gleich dazu. Barakallahu fikum. Kul nahmil fiha min kulli zawjaini ithnain. Wa ahlaka illa man sabaka alayhi al-qawl. Wa man amana wa ma amana mahu illa qalil. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn das Wasser, wenn unser Befehl kommt, unsere Entscheidung kommt, und das Wasser aus der Erde rausströmt oder raus, wie nennt man das? Sprödelt oder wie auch immer. Es Kulna befahlen wir Nuh alayhi salam, er soll ihmil fiha min kulli zawjaini ithnain. Nimm auf den Schiff, oder wie sagt man das anders, dieses Schiff? Es? Lala, wie nennt? Arche Noah. Stimmt's? Auf die Arche, auf den Schiff. Von allen Tieren ein Pärchen. Und deine Familie. Außer die aus deiner Familie, bei denen das Urteil schon gefallen ist. Okay? Waman amen. Und nimm auf den Schiff auch die Gläubigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wama amene mahu illa qalil. Und nur die wenigsten, ganz wenige, haben mit ihm geglaubt. Ja? Nuh alayhi salam, Allah befehlt ihn, wenn das Wasser steigt, bevor das Wasser steigt, wenn das Wasser kommt, okay, nimmst du Tiere auf Schiff, nimmst du deine Familie, außer die Kuffar von deiner Familie, bei denen Kuffar sich verwirklicht hat, und die Gläubigen, ja? Aber unter den Gläubigen werden nur ganz wenige sein. Menschheit, Allahu Akbar. Ja? Nuh alayhi salam nimmt nur eine Handvoll von Menschen auf sein Schiff. Wo ist jetzt der Beweis mit Mehrheit? Was ist mit der Mehrheit passiert? Ertrunken. Aywa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadi yashkur. Und die wenigsten oder ganz wenige von meinen Dienern sind dankbar. Ja? Was ist das Gegenteil von Shakur? Kefur. Das Gegenteil von Shakur ist Kefur. Ja? Halas, barakallahu fikum. Ihr kennt ja sicher diese Aussage von Sheikh Azzam, wo er sagt, Kalilun hum, alladina yahmilun al-mabadia. Wenige sind die, die diese Mabadia tragen. Was sind Mabadia? Ja. Mabadia bedeutet, sie tragen die La. Also man kann übersetzen Religion, aber normalerweise ist das Allahu Akbar. Ist es mir auf der Zunge? Ja? Mabadia. Ich weiß es nicht. Mabadia. Subhanallah. Prinzipien, barakallahu fik. Prinzipien der Religion. Kalilun hum alladina yahmilun al-mabadia. Wenige sind die, die diese Prinzipien der Religion tragen. Wa qalilun min hadhal qalil alladina yanfiruna min ad-dunya min ajli tadbiqi hadhihi al-mabadia. Und noch weniger von dieser kleinen Gruppe, noch eine kleine Gruppe, die von dieser Dunya weglaufen, um diese Prinzipien in Tat umzusetzen. Wa qalilun min hadhal qalil alladina yuqaddimuna arwahahum wa dima'ahum min ajli nusrati hadhihi al-mabadia wal-qiyam. Ja, und noch eine noch kleinere Gruppe, von dieser kleinen Gruppe, eine kleine Gruppe, und von dieser noch eine ganz kleine Gruppe sind die, die geben ihr Blut und Seele, ihr Leben, geben sie als Hilfe, Unterstützung für diese Religion, für diese Prinzipien. Ja. Wahum, dann sagt er, al-qalilu min qalili min qalil. eine kleine Gruppe von einer kleinen Gruppe von einer kleinen Gruppe. Ja? وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوْسَلَ إِلَى الْمَجْدِ إِلَّا أَبْرَ هَذَا طَرِيقٍ. Und es ist unmöglich, dass man den Ruhm erreicht, außer auf diese Art und Weise. Ja? Oder nicht? Die Sahaba, die waren wenige. Wenn man die Sahaba mit ihren Feinden vergleicht, mit den Mushrikin und mit den Römern und Persern, wenn man sie vergleicht, waren die Sahaba wenige, oder nicht? Ja? Aber unter diesen Sahaben gab es eine kleine Gruppe, sie ist von der Dunya weggelaufen, um diese Religion richtig in Tat umzusetzen. Okay? Und von dieser Gruppe, die von Dunya weggelaufen ist, gab es noch eine kleinere Gruppe. Sie haben ihr Leben gegeben für diese Religion. Und das ist die kleinste Gruppe. Und dieses Beispiel bis Yawmul Qiyamah, in unserer Zeit genauso. Eine wenige Gruppe glaubt an Islam. Eine kleine Gruppe glaubt an Islam. Aber noch eine kleinere Gruppe befolgt, hat sich von der Dunya losgesagt, um diese Sache zu befolgen, um die Sunna zu befolgen, wie es sich gehört. Okay? Und noch von dieser Gruppe, noch eine kleinere Gruppe, die macht Chaos. Eine kleinere Gruppe, die geben ihr Leben für diese Religion. Ja? Und man kann keinen Sieg erreichen, außer auf diese Art und Weise. Ja? Aber jeder macht das, wofür Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat. Ja? Deswegen, wenn du von dieser ersten Gruppe gehörst, nur zu dieser ersten Gruppe, dass du zu dieser ersten Gruppe gehörst, okay? Dass du diese Prinzipien des Islams trägst, dass du nach Islam lebst, dass du nach Koran und Sunna lebst, dass du ein Muslim bist, dass du nur diese erste Gruppe bist, genügt dir Scherefen. Ja? Und wenn du diese zweite und dritte gibst, das ist wie Islam, Iman und Ihsan. Ja? Deswegen, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Firdausul A'la gibt, dass er uns unsere Sünden verzeiht, dass er uns nützlichen Ilm gibt und dass er uns Ahlak der Sahaba gibt. Barakallahu fikum. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu.